Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über Whitey Merle, den Enkel der Reggae-Legend Bob Merle. Wer ist Whitey Merle und warum fasziniert er so viele Menschen? Das erfahrt ihr jetzt. Whitey Merle, bürgerlich Joshua Omar Merle, wurde 2001 geboren. Er ist der Sohn der weltberühmten Sängerin Lauryn Hill und Sohan Merle, einem der Söhne von Bob Merle. Als Teil dieser Familie war Musik schon immer ein Teil seines Lebens. Seine Mutter Lauryn Hill prägte Hip-Hop und R&B, während sein Großvater Bob Merle als Ikon des Reggae gilt. Doch er geht seinen eigenen Weg. Sein Lied "Prayer in the Moonlight", der 2023 veröffentlicht wurde, zeigt, wie er das Erbe seines Großvaters neu bearbeitet. Die Kombination aus Reggae-Rhythmen und modernen Sounds spiegeln seine einzigartigen Visionen wider. Dabei bleibt die Botschaft von Frieden, Liebe und Glaube, die Bob Merle berühmt machte, lebendig. Fans weltweit feiern ihn als die neue Stimme des Reggae. Die Merle beweist, dass Musik verbindet, über Generationen hinweg. Wir dürfen gespannt sein, welche musikalischen Wege er in Zukunft noch gehen wird. Und vielen Dank fürs Zuhören. They'll try to manipulate you through your back.